Hallo und herzlich willkommen mittlerweile zum 7. Mal beim Japanuary von Nerd Nerd Nerd, dem mittlerweile Anime-Podcast. Ja. Hallo Kathi. Hallo Steffen. Der Japanuary neigt sich so ein bisschen dem Ende zu. Vorletzte Folge für diesen Monat. Ich gucke sehr gerne Animes. Ich hoffe, dass ihr noch mithalten könnt, weil es kommen ja nicht nur unsere Folgen zum Japanuary, sondern ich habe hier auch eine FIT-Kuration angelegt, wo ganz viele wunderschöne Podcasts erscheinen. Mhm. Diesen Link zu dieser FIT-Kuration findet ihr bei uns in den Shownotes. Gibt es aber auch eben auf der Hub-Seite bei Schöner Denken. Guckt euch da mal durch. Also das sind wirklich, also ich habe schon eine Menge wirklich genialer Podcasts gehört und fast täglich kommen neue coole dazu. Und da möchte ich auch nochmal Danke sagen, weil ich selber genieße das wahnsinnig, so viele neue Formate kennenzulernen. Du kriegst ja jetzt nicht so viel mit, ne? Verhältnismäßig wenig, ja, weil ich einfach weniger Zeit zum Podcast hören habe, wenn ich auf Arbeit bin den ganzen Tag, kann ich aber nicht. Aber eine gute Podcast-Hörerin hast du den natürlich abonniert. Abonniert habe ich ihn auf jeden Fall. Das heißt, ich kann sie alle irgendwann mal nachholen, wenn ich ganz viel Zeit habe. Ja, da sind auch ziemliche Kracher dabei. Also die Komdahagens-Folgen sind immer schön lang. Schönen Gruß. Da muss man wirklich Zeit für finden. Alles andere so immer so um eine Stunde. Na, ich fahre ja demnächst mal ein paar Runden nach Leipzig oder so. Und genau. Höre ich da Hörbücher. Wobei die Folgen alle, also was ich bisher, da war nichts dabei, was nicht hörenswert gewesen ist. Nee, wir haben diesen Ein Filmarchiv hatten wir gehört. Filmarchiv, ja. Das ist echt schön. Das ist ohnehin so ein bisschen so, ich glaube, der Geheimtipp, der Podcast-Geheimtipp überhaupt. Also das sagt, glaube ich, jeder, der jetzt irgendwie in diesem Japanuary in andere Folgen reingehört hat, irgendwie dieser Ein Filmarchiv-Podcast, wie großartig der ist. Also das ist Archivtöne finde ich auch sehr schön. Mhm. Auch ein großes Lob in die Richtung, schönen Gruß. Also es gibt ganz viele wunderbare Podcast-Formate, auch die Schöner Denken, Cinecouch oder jetzt auch neulich mal eine Folge von der Kulturindustrie gehört, die allererste für mich. Also klickt euch da mal rein. Wenn es euch nicht gefällt, hört halt nicht weiter, aber gebt den Leuten wenigstens mal eine Chance. Soll jetzt nicht unbedingt der Zeitschinderei dienen, aber trotzdem haben wir jetzt heute gar nicht so viel zu besprechen. Nee, weil wir haben den Film eigentlich schon mal besprochen. Ist ein bisschen so, suspekt. Das ist mir auch erst beim Gucken aufgefallen. Ich kannte den Film eben auch schon, den wir heute, so ein Kindheitsfilm für mich. Ich habe auch gerade rausgefunden, an welchem Datum ich den das erste Mal gesehen habe, weil es im Internet vermerkt ist, dieser Ausstrahlungstermin. Steffens Kindheit ist im Internet gespeichert. Es klingt absurder, als es ist. wir haben heute Taro der Drachenjunge geguckt. Genau. Und beim Gucken des Filmes sind uns dann direkt gleich, weiß ich nicht, 12 Millionen Parallelen aufgefallen zu The Prince and the Eight-Headed Dragon. Das ist korrekt, wobei ich sagen muss, mir sind auch noch ganz viele Anleihen aufgefallen, die entweder die Europäer übernommen haben von dieser Legende oder umgekehrt. Also ich habe zum Beispiel viele Sachen wiedergefunden aus Die Abenteuer des starken Vanya, ein tolles Kinderbuch von Anfried Preußler. Oder eben auch Märchenfiguren wie diese sprechende Schlange, die Ratschläge gibt, wie diese seltsamen Hexenfiguren, die Leute für sich ausnutzen. Mhm. Das ist, glaube ich, was man ohnehin in vielen Geschichten findet. Ich habe keine Ahnung, was sich da. Das sind, glaube ich, aber auch sehr universelle Figuren, glaube ich. Ne? Also so die alte Schreckschraube, die irgendwo im Wald wohnt, so dieses Märchen von dieser Kräuterhexe, das ist, glaube ich, was sich auch parallel zueinander kulturell einfach dann herausgebildet hat, einfach durch dieses, also eine böse Frau, die im Wald wohnt, vor der man Angst haben muss, ich glaube, das ist was sehr Patriarchisches. Ja, wobei diese tatsächlich dieses, also die hat ja so dieses Männerverschlingende, diese weißhaarige Hexe dann. Ja. Und das ist zum Beispiel ganz stark auch das Motiv oder Leitmotiv von der bösen Hexe aus das blaue Licht oder das Feuerzeug. Das Feuerzeug oder im Brunnen. Genau. Die Handlung des Filmes ist erstmal ein bisschen leicht zusammengefasst. Also Taro ist so ein kleiner Faulpelz, der eigentlich in seinem Dorf bei seiner Großmutter wohnt, da nicht besonders viel macht. Und eines Tages gerät er an einen Dämon, der irgendwie ein kleines Mädchen entführt hat. Und er rettet dieses Mädchen und als Hilfe für diesen Einsatz bekommt er so einen Trank und dieser Trank macht ihn halt super stark. Das sind so, er kriegt dadurch eben diese Superkräfte und der wird dann immer ganz rot und ganz kräftig und kann dann alles heben und dann erfährt er von seiner Großmutter, dass seine Mutter, warum auch immer, das weiß man am Anfang des Films noch nicht, bereits vor seiner Geburt in einen Drachen verwandelt worden ist. Und die Kinder im Dorf schimpfen ihn auch immer, Drachenjunge, machen sich über ihn lustig und also er ist auch schon so ein bisschen so, ja, so eine Witzfigur, hätte ich fast gesagt. Also die wissen auch teilweise aus Angst wahrscheinlich, teilweise aus Unverständnis, aber gehen ihm, also fürchten ihn oder sind auf jeden Fall eher abneigend ihm gegenüber den anderen Kindern im Dorf. Ja, gibt es eine schöne parallele Figur in der Literatur dazu aus Wer die Nachtigall stört, gibt es den Boo Radley, den die Kinder immer aus dem Haus locken wollen, aber wenn er dann rauskommt, haben sie erstmal Angst vor ihm. Ja. Genau, so ein schönes Motiv, das er da findet. Und er macht sich jetzt eben auch, seine Mutter zu finden und erlebt da eben auch so, es ist nicht, also viel passiert ihm da nicht, also er, der Hauptteil der weiteren Handlung verbringt er eben bei einer älteren Dame, bei einer Oma, also eben bei einer, eine Oma ist ja auch erst, wenn man Kinder hat, oder Enkelkinder, also eben bei einer alten Dame, die ihn eben dazu ausnutzt, Reis anzubauen und auch zu ernten und sich mehr oder weniger daran zu bereichern. Sie macht gar nichts in der Zeit und er kriegt von dem Reis auch nichts ab und verarscht ihn also. Sie sagt ihm, also da kommt, dieser Drache kommt bei der Reisernte raus und du musst aber in der Zeit hier arbeiten für diese Information, die ich gegeben habe. Und schlussendlich stellt sich raus, in dem See war halt bloß eine Schlange, in Anführungszeichen, eine sprechende Schlange. Die sagt ihm aber dann eben, wo sich seine Mutter, der Drache, befindet. Und nach einem doch relativ spektakulären Finale trifft er seine Mutter dann auch eben wieder. Genau. Also sie schält sich dann aus diesem Drachenkörper raus. Ja, also wird quasi wieder erlöst. Man erfährt, warum sie zum Drachen geworden ist. Und da gibt's dann auch quasi die Katharsis, wie man das so schön nennt in der Literatur, wo sie dann eben gereinigt wird von der Sünde, für die sie als Drache verwandelt wurde. Nerd, der Literaturpodcast. Das hast du davon, dass du dir eine Leseratte als Freundin gesucht hast, Schatz. Hier lernt man Worte wie Katharsis. Genau, das ist die. Ich dachte immer, wenn man Katharsis hat, geht man zum Arzt. Ja, es ist was anderes, Schatz. Nein, die Katharsis ist die Reinigung. Ah, okay. Katharina ist tatsächlich auch die Reine. Die Reine, Katinka. Ja, genau. Genau. Und das kommt eben aus dem griechischen Hybris, ist das, was einen zu Fall bringt, genau, sozusagen. Und die Katharsis ist das, was einen dann reinigt von der Sünde, die einem hat zu Fall bringen lassen. Und das ist eben genau das, was dann passiert am Ende. Dank Taros Hilfe findet diese Katharsis statt und es gibt ein Happy End, was sehr schön ist. Genau, ich habe, wie schon gesagt, ich habe viele Anleihen gefunden, auch tatsächlich, als er dann dieses Fuderreis wegträgt von dieser reichen Frau. Das war so ein bisschen Sechse ziehen durch die Welt. Das Märchen, wo jeder irgendwie so eine besondere Eigenschaft, einer kann super schnell laufen, einer kann auf hunderte Kilometer eine Fliege ein Auge ausschießen und sowas alles. Und das ist einer, der ganz stark ist. Und die kommen zu diesem König, der die auch verarschen will. Und erpressen ihn am Ende und er sagt, nee, er nimmt halt so viel mit, wie er tragen kann. Es wird schon nicht so viel sein. Und das ist aber eben ein ganz starker dabei, der den ganzen Schatz wegdrückt. Den ganzen Schatz. Das Schloss noch oben drauf. Wobei ich glaube, dass der Film tatsächlich eher so ein bisschen das Motiv hat, des Teilens und des, also auch des hart arbeiten müssens eben auch und auch so ein bisschen des Aufopferns. Also Taro ist am Anfang des Filmes eher so ein Nichtsnutz. Der macht ja gar nichts. Er hilft nicht mal seiner Oma und schreit seine Oma mitten in der Nacht an, mach mir was zu essen und bla. Und erst in der Sekunde, wo er diese Superkräfte bekommt und merkt, okay, er kann mit diesen Superkräften anderen Menschen helfen, die sich eben nicht um sich selber kümmern können. Mhm. Warum auch immer. Also ein eigenes Dorf, da werden ja nur Bohnen angepflanzt und Bohnen und Hirse. Hirse eben. Also die machen gar keinen Reis mehr. Wahrscheinlich auch wegen dieses Traumas mit dem Drachen. So, das hatte ich so ein bisschen in der Deutung. So, da wird einfach kein Reis angebaut und denen geht's halt auch nicht besonders gut. Und er muss dann eben, also diese Reisernte verteilt er dann hinterher dann, also die er von der Oma dann klaut, verteilt er dann eben auch in den verschiedenen Dörfern so ein Stück weit, um anderen an seinen Kräften auch teilhaben zu lassen. Ja. Also er ist ein unheimlich selbstloser, also da wo Susanoo, den wir ja dann in The Prince and the Eight-Headed Dragon gesehen haben, das war eine egozentrische und selbstsüchtige Figur. Der hat alles aus eigenen egozentrischen Motiven gemacht. Das war seine eigene Motivation. Und Taros Motivation ist eben, anderen zu helfen. Und das macht beide Helden, also trotzdem sie, also ich glaube, Taros Geschichte basiert schon auf den, auf der Legende auch von Susanoo bis zum gewissen Punkt. Beide suchen ihre Mütter, beide haben ein fliegendes Pferdchen und treffen eben auch ein junges Mädchen im Laufe ihrer Geschichte. Aber Taros Motive sind wesentlich edler und positiver auch besetzt, wie ich finde. Also Susanoo, das hattest du, glaube ich, relativ zügig festgestellt, ist ein ziemliches Arschloch. Ne? Ja, ist er. Das kann man von Taro tatsächlich also am Anfang des Filmes ja behaupten, wobei das ist einfach so dieses, ich glaube, diese kindliche Faulheit einfach ist, die da durchschlägt, so dieses Schlafen und Essen und ansonsten nicht viel kümmern. Er hat sich einfach nie Gedanken drüber gemacht. Genau. Und als er diesen Trank bekommt, sagt ihm eben auch der alte Mann oder Dämon oder Geist oder Yokai oder was auch immer der ist. Also der alte Mann, der mit der langen Nase ist ein Tengu und die anderen sind Oni oder was gibt ja, den Trank hat er von dem Typen beim Ringkampf bekommen. Ja, das ist der mit der langen Nase, das ist ein Tengu. Ah, okay, ein Tengu, genau. Alles klar. Der rote Dämon und der schwarze Dämon sind jeweils Oni. Ah, alles klar. Genau. Jedenfalls hat er halt gesagt, so, ja, aber deine Kraft ist erst dann was wert, wenn du sie auch für andere einsetzt. Genau. Und das bringt ihn halt zum Nachdenken. Und irgendwie er kann diese Kraft auch nur einsetzen, wenn er anderen hilft. Also genau. Eben auch in der Sekunde, wo er für die alte Frau arbeitet. Also er wird halt immer rot. Genau. Ne? Und man sieht ihn eben über die Reisfelder flitzen, die Reisfelder erstmal anlegen, bewässern, also auf dem Wasserrad, wie er dann ganz schnell läuft und das Wasser wirklich durchs Bild fliegt. Und es sieht also ganz toll animiert. Ja, super schön gemacht. Und er muss halt auch erstmal dann mit seiner Kraft auch so ein bisschen umzugehen, weil er macht halt auch erstmal viel kaputt. Genau. Und was er aber sehr gut kann und was auch hilfreich für ihn ist, ist, dass er eben mit Tieren sprechen kann, dass die auch ihm wohlgesonnen sind in aller Regel. Wobei ich den Eindruck habe, dass Tiere in der Welt ohnehin sprechen können. Also das ist ja, so ist nicht ganz trennscharf irgendwie, ne? Nicht so ganz, nee. Und er muss also auch erstmal lernen, mit dieser Kraft auszuhalten. Aber es ist schon so ein bisschen dieses, ja, er kann die Kraft auch wirklich nur nutzen, wenn sie auch anderen zugute kommt, also nicht nur ihm selbst. Und natürlich war aber diese Ansprache auch so ein bisschen, die der alte Mann da getroffen hat, so dieses, was wir auch in Spider-Man finden, mit großer große Kraft kommt, Verantwortung. Große Verantwortung. Ja. Wir kennen das alle. Der Film ist, und deswegen haben wir auch ein bisschen unser Programm geändert im Nachhinein zu dieser Folge, geschrieben von Isao Takahata, der eben später mit Hayao Miyazaki Ghibli gegründet hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen wahllos in meiner eigenen Kindheit so ein bisschen rumgepickt und habe eben entsprechend diesen Film mit ausgewählt für den Japanuary, weil das einfach für mich ein absoluter Nostalgiefilm ist. Man kann im Internet auf der Seite Anime no Takomachi, Entschuldigung, ich reiche das nach, ist eine so eine Anime-Datenbank, wo eben zum Teil auch deutsche Ausstrahlungstermine vermerkt sind, eben auch nachgucken, wann dieser Film unter anderem eben auch gelaufen ist. Und ich muss mindestens 6 Jahre alt gewesen sein, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Und ich weiß noch, dass er damals bei RTL lief. Das heißt, ich kann relativ genau sagen, dass ich ihn damals Pfingsten 1991 das erste Mal gesehen habe. Eben auch durch Tomodachi. Eben auch durch die Angaben auf dieser Seite. Und ich finde das, ich habe den Film damals sehr gefeiert. Ich mochte den als Kind sehr. Ich habe den, glaube ich, auch tatsächlich nur ein einziges Mal gesehen damals. Und dann über Jahre nicht mehr, bis er mir dann eben vor ein paar Jahren bei Netzkino, wo wir ihn jetzt auch wieder gesehen haben, wieder über den Weg gelaufen ist. Und obwohl ich ihn wirklich nur ein einziges Mal, vielleicht ein zweites Mal maximal gesehen haben muss, es ist ein unheimlich schöner, toll animierter Film. Nicht so stilistisch, wie es The Prince and the Eight-Headed Dragon ist. Es ist ein bisschen Anime-esker, so, wenn man es halt, so wie du das auch erwartet hast, wahrscheinlich, ne? Ja, wobei ich sagen muss, was ich hier schön fand, ist so ein bisschen dieser fast Stilbruch, möchte ich sagen, zwischen wie der Hintergrund gestaltet ist, die Landschaft teilweise, zu den recht schlicht animierten oder gezeichneten Figuren. Und schlicht gar nicht negativ gemeint, sondern es ist nichts Überflüssiges dabei. Sie sind ausdrucksstark, aber sie haben jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, zig Falten im Gesicht oder irgendwie die Nasenlöcher, die Nasenhaare, die man zählen, keine Ahnung. Während der Hintergrund mitunter, also gerade diese Gestaltung von Wald und von den Bergen, häufig eher durch eine bestimmte Art von Farbauftrag gestaltet wird, als durch konkrete Zeichnungen. Wobei ich sagen muss, dass der Film von der Farbgestaltung selber doch verhältnismäßig trist, will ich nicht sagen, weil es doch so ein bisschen auch so ein Gefühl vermittelt. Aber die Farbe kommt durch die Figuren hinein. Also so ein bisschen auch die ganze Wetterstimmung. Also irgendwann regnet es ja nicht mehr bei der alten Frau. Dann ist alles sehr bräunlich und sehr sehr farblos auch plötzlich. So Sepia-Töne, hätte ich fast gesagt, gehalten. Ja. Und da kommt dann irgendwann auch dieser rote Dämon zurück, der inzwischen so ein Donnergott geworden ist. Oder der Donnergott, besser gesagt, der im Shinto-Glauben ja auch unterwegs ist. Und der sorgt dann eben dafür, dass es regnet. Und erst dann kommt die Farbe auch für ihn zurück ein Stück weit. Und da wird auch sehr viel mit, also eher mit den Farben der Figuren selber gearbeitet. Also Taro hat so bläuliche Klamotten an, Raya, das Mädchen auch, also blau als Farbe für Purheit, für Reinheit so ein Stück weit auch. Und also auch wie der schwarze Dämon halt gestaltet ist, ne? So wie so eine schwarze Figur mit weißen Linien da drin. Also die es stehen, glaube ich, mehr Details in den Figuren selber, wie du schon sagtest, als wirklich in den in der Umgebung selber. Mhm. Erinnert auch so ein bisschen an diese alten Zeichnungen, diese alten Bilder, japanischen, klassischen Bilderzeichnungen vielleicht noch eher, ja. Und du hast halt auch tatsächlich, was ich ganz spannend finde, diese sehr lebendigen Figuren, die sich da drin bewegen. Während die Hintergründe aber sehr statisch wirken oft. Also klar hast du auch animierten Hintergrund, wenn der eine wichtigere Rolle spielt, also als der schwarze Dämon und Taro sich mit den Steinen beschmeißen zum Beispiel und ähnliches. Aber gerade wenn Taro einfach nur durch den Wald läuft oder über Berge reitet oder irgendwie sowas, dann hast du eine sehr zweidimensionale Welt, durch die Taro sich relativ dreidimensional bewegt. Ja. Und das baut ein Spannungsfeld auf, das mir sehr gut gefallen hat beim Gucken. Also es ist sehr interessant gewesen, das zu sehen. Ich fand da nämlich die Unterschiedlichkeit zwischen Hintergrund und Figuren weit, weit größer als zum Beispiel bei The Prince and the Eight-Headed Dragon oder auch Summer Wars oder anderen Anime, die wir gesehen haben. Ich find's schon witzig, also ohne, dass ich großartig drauf einen Finger drauf gezeigt hätte, haben wir sehr viele Toei-Filme hier im Angebot gehabt. Also das finde ich schon krass. Also ist eben hier auch wieder eine Toei-Produktion und da drängt sich die nächste Parallele eben auf, eben auch eine Serie, die später Toei produziert hat, eben Dragon Ball. Also wo man zwischen Taro und Son Goku, das ist eine dieselbe Person. Also Son Goku mit seiner kindlichen... Vor allem, wenn man sie essen sieht. Ja, oder auch dieser Handstand, den Taro halt eben macht, den macht Son Goku gelegentlich. Mhm. Den macht aber auch die kleine Mimiko im kleinen Panda halt andauernd. Ja, stimmt. Ne, das ist also, man sieht wieder Parallelen so in diesen Pre-Ghibli-Produktionen oder auch so Toei, die eben auch später dann eben Dragon Ball gemacht haben. Mhm. Und ich weiß es nicht sicher, aber ich unterstelle, dass sich Akira Toriyama schon ein Stück weit auch mit an so Figuren wie Taro orientiert hat, als er dann irgendwann den Manga Dragon Boy gemacht hat. Also bevor es Dragon Ball gab, gab es ja so eine One-Shot-Geschichte namens Dragon Boy. Und guckt man sich den Jungen in der Geschichte an, es ist noch deutlicher Taro, als es das von Goku ist. Mhm. Und ich finde, also viele Leute halten Dragon Ball so für, weiß ich nicht, so den popkulturellen oder die popkulturelle Offenbarung, was so den Shonen-Manga angeht. Akira Toriyama hat sich den Scheiß überall zusammengeklaut. Also diese ganze Origin später in Dragon Ball Z, von wegen, dass Son Goku der letzte Überlebende eines Planeten ist und er kriegt Superkräfte auf der Erde. Das ist halt Superman. Ja. Das ist so dreist geklaut. Ja. Das stimmt. Ne, also später, in neueren Mangas gibt es dann eben auch so eine Weltraumpolizeieinheit, die gibt es noch nicht allzu lange, wo eben auch Jacko dazu gehört. Eine relativ neue Figur im Dragon Ball-Universum. Und so eine Weltraumpolizeieinheit ist eben der Green Lantern Corps. Und dann haben diese Weltraumpolizisten eben auch so eine Weltraumstation, die aussieht wie der Justice League-Satellit. Also Akira Toriyama klaut sich seinen Scheiß da zusammen, wo er ihn haben braucht, also wo er ihn herholen kann. Und ja, Remix, Everything is a Remix, schon richtig, so ein Stück weit, aber ich finde so die Parallelen, die man eben von Dragon Ball, also eben auch mit der Journey to the West, also die Reise nach Westen eben, die alte chinesische Legende, dann eben Susanoo oder eben jetzt hier auch Taro, was im Ursprung mal ein Kinderbuch gewesen ist, glaube ich, ein paar Jahre vorher erschienen. Also Parallelen lassen sich da überall ziehen. Ja. Was auch der Grund ist, warum wir beim nächsten Mal eigentlich geplant hatten, meine Nachbarn die Yamadas zu gucken. Und ich dachte, na, wir gucken mal, was Takahata beim nächsten Mal dann eben so als Ghibli-Mitbegründer und Autor und Regisseur eben da gemacht hat. Den lassen wir allerdings hier für die Besprechung aus. Unanimous ist dazugekommen. Das heißt, wir werden unsere 8 Filme trotz alledem schaffen. Aber ein drittes Mal Takahata wollte ich einfach nicht machen. Genau. Dementsprechend werden wir uns beim nächsten Mal auf A Boy and the Beast oder The Boy and the Beast, ich weiß es gar nicht, also der Junge und das Beast begrenzen oder beschränken, besser gesagt, einen Film, den ich auch noch nicht gesehen hatte. Also dann wird's spannend. Dann wird's extrem spannend. Ja. Ich habe aber die Vermutung, dass wir auch da Elemente aus Susanoo, Dragon Ball oder eben auch hier aus Taro wieder entdecken können. Ich glaube, dass das kein Ghibli ist. Dementsprechend bin ich relativ zuversichtlich, dass wir da auch mal wieder ein paar neue Impulse zu sehen bekommen. Genau. Wo ich noch kurz darauf hinweisen möchte, weil wir das heute am Tag der Aufnahme auch gesehen haben und dieser Film von 79 ist, also Taro und The Dragon Boy? The Prince of the Eight-Headed Dragon? Das heißt doch nicht nur Taro, der Film, der heißt doch noch mehr. Taro der Drachenjunge. Taro der Drachenjunge, danke. Ja. Ich bin ein wenig unkonzentriert. Nein, weil ich eigentlich darauf hinaus wollte, wir haben heute einen sehr schönen Mehrteiler gesehen über die Geschichte des Anime. Genau, das ist eine gute Empfehlung. Ninotaku TV, Nino Kerl, wie er heißt, macht aktuell, die läuft schon ein bisschen länger, die Reihe, eine siebenteilige Reihe, 100 Jahre Anime. Mhm. Ist in den Shownotes dann verlinkt. 6 Folgen davon sind aktuell erschienen, heute zum Aufnahmedatum ist die 6. Folge erschienen, also eine fehlt noch. Guckt euch das mal an. Es ist toll gemacht. Selbst für mich, die ich jetzt nicht irgendwie dauernd Anime gucke und mich nicht so viel mit japanischer Geschichte auch beschäftigt habe und alles, sondern da sehr viel Neues gelernt habe. Tatsächlich ist es super spannend. Es ist sehr schön komprimiert auch. Also an manchen Stellen vielleicht ein bisschen zu sehr. Das ist aber vielleicht auch einfach reines Fandom von mir, wo ich sage, aus dem hätte ich jetzt gerne noch ein bisschen mehr gesehen oder so. Das sind immer so 5 bis 10 Minuten pro Folge. Und genau. Man bekommt so einen groben Überblick. Es ist nicht wirklich ausführlich. Ich glaube aber, dass man solche Sachen immer dafür nutzen kann, sich ein bisschen weiter reinzulesen in Aspekte, die man immer noch weiter haben möchte. Und man kann halt einfach wirklich gut Dinge nochmal ganz anders einordnen, wenn man so wie ich jetzt kein Dauergucker von Anime-Serien oder Filmen ist. Dann kriegt man einfach die Zusammenhänge nochmal ein bisschen schneller am Stück präsentiert, sodass sich der Zeitstrahl, der da auch immer mit durchläuft, viel besser erschließt und man dann eben auch sagen kann, ja, Film nur von 79, alles klar, weiß ich genau, was passiert ist vorher, nachher, wie das lief. Ja. Ansonsten kann man sich auch die verschiedenen andere. Wir haben ja, ich versuche ja immer zu jedem Podcast, den wir hier veröffentlichen, immer nochmal so ein YouTube-Video rauszusuchen, wenn es eins gibt, passend dazu. Vielleicht habe ich dieses Mal wieder eins gefunden. Weiß ich noch nicht, muss ich gleich mal schauen. Genau. Ja, das soll es dann auch schon gewesen sein für heute. Mhm. Ja, das war jetzt die vorletzte Folge. Eine kommt dann noch von uns. Ich habe heute noch einen Gastauftritt gehabt in einem anderen Podcast. Ob der noch bis zum Ende des Japanuaries erscheint, weiß ich nicht. Und nächste Woche wird noch eine Aufnahme stattfinden, wo ich als Gast dabei sein werde. Aber dazu mehr, wenn es da ist. Könnt ihr euch bei Twitter informieren oder es gibt ja auch die Nerd-Nerd-Nerd-Gastauftritte-Liste da bei FIT. Die gibt's auch am Rand des Blogs bei nerd-nerd-nerd.blogsport.eu. Und können wir nach dem Japanuary wieder was anderes als Anime gucken? Du hattest ja gesagt, du wolltest Erwachsenenfilme gucken. Ja. Ja, können wir machen. Alles klar. Erwachsenen asiatische, japanische Filme. Wir können mal Oldboy gucken. Okay, können wir auch aus anderen Ländern Filme gucken? Ja, Oldboy kommt aus Südkorea. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Die Sendungen im Nerd Nerd Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Ihr könnt uns unter anderem durch das Spenden von Auphonic-Credits unterstützen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Auf unseren Amazon-Wunschzetteln wartet daneben viel Review-Material für kommende Sendungen. Ebenso könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf den Inhalt der verschiedenen Sendungen nehmen. Wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf nerdnerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank!